Am Arsch der Elli. So, am was? Die Autokoleriker sind wieder unterwegs. Bei der nächsten Möglichkeit bitte wenden. Rode, aber den kannst du wackeln nehmen, da kommt nichts, da ist alles. Ich nehme den Roden. Ui, das ist ja der Mann noch. Da, das Schlammpfützchen. Schlammpfützchen. So. So. Da sind wir wieder mal. Herzlich willkommen. Ja, dann sagst du auch komplett. Den Autokolerikern. Und erstmal ein kleiner Meta-Hinweis an dieser Stelle. Wer uns auch gerne mal ja, irgendwie kontaktieren möchte, der kann das gerne tun. Wir sind bei Twitter. Unter @auto. Choleriker. Ja. Ich glaube zusammen. Ich weiß es gerade gar nicht so auswendig. Ich auch nicht. Irgendwie höre ich mich nicht. Es nimmt aber schön auf, gut. Weil ich habe jetzt das Ding in der Hand. Der Alex hat das Ding in der Hand. Und heute haben wir etwas Spezielles, liebe Herrschaften. Nicht nur, dass der Alex das Ding in der Hand hält. Mit einem kleinen Afro. Ja, dazu werde ich dann mal unser neues Aufnahmegerät fotografieren müssen, damit das dann auch jeder versteht. Also der Alex hat ein Ding in der Hand, was ein Afro drauf hat. Du musst ihm aber das so. Kannst du mal an der Seite noch so ein bisschen lauter drücken vielleicht? Ja. Was noch ein bisschen, du? Noch ein bisschen geht noch. Lass ruhig mal gedrückt. Oh Gott, bist du die Ohren fetzen. Okay, gut, dann geht das reicht schon. Ganz ein bisschen. Achso, ja, wir können mal ein bisschen kühler machen. Wir sind hier ja im Auto unterwegs. Wie der Sendungstitel schon sagt. Nicht, dass es so heiß wird hier. So. Aber du musst dem noch so einen kleinen Diskus, du. Ja, irgendwie noch anziehen. Musst oder du so anziehen auch. Und dann machst du ein Bild. Ja. Nee. Nee, wir bleiben schon. Aber jetzt mal zurück zum Thema. Wo sind wir hier eigentlich? Also, was machen wir hier eigentlich? Wir sind die Autokoleriker. Fahre normalerweise von Wietzenbach nach Offenbach Ost zum Bahnhof. Und heute haben wir gesagt, wir machen mal was anderes. Heute ist Spezial. Weil der Alex kennt meinen Comic-Shop noch nicht, wo ich immer einkaufen gehe. Natürlich. Und deswegen, da wollte ich heute eh nochmal hin. Und deswegen fahren wir heute nach Frankfurt. Das heißt, die heutige Episode dürfte etwas länger sein. Geballte. Das wissen wir noch nicht, das sehen wir ja dann. X Minuten. Ja. Und insofern würde ich sagen, ja, wir haben mal wieder eine muntere Gesprächsstunde. Eine Stunde vielleicht nicht, aber je nachdem, wie der Verkehr so ist. Mal sehen, was kommt. So. Vorgewarnt wurden wir schon. Vor der Abfahrt 6:61. Gut, wenn ihr das hört, ist es natürlich zu spät, weil dann ist der Pizza. Dann dürfte das schon zu spät sein, ja. Außer rein zufälligerweise ist an dem Tag, wo jemand die Episode hört, auch im ein Auto, Blitzer. Ja. Im Auto, was ja ganz wichtig ist, wieder an derselben Stelle der Blitzer, hier Dietzenbacher Raum. So, dann erzähl doch mal, was gibt's hier Neues? Neues? Also wir hatten ja als unabgeschlossenes Thema aus letzten Episoden noch so ein bisschen das Drama mit den Enten. Und Entschuldigung, du hast es ja jetzt wirklich sehr lieb gesagt, das Drama mit den Enten. Ja, das ist ein bisschen reiserig, aber im Grunde ist es ein Drama, weil ja, die kleinen Enten die des Duckfuck Day sind spurlos verschwunden. Ja. Es gibt diverse Theorien, dass sie verstorben seien, was wohl auch so sein wird. Ist. Nur ist, die Ermittlungen wurden aufgenommen. Ja, wir sind da aber gerade dabei. Der Grund ist uns noch nicht so ganz klar. Ja, wir hatten als ersten Hinweis die Regentropfentheorie. Ja, die Regentropfentheorie des geschätzten Kollegen Robert, der die Theorie allerdings nicht selbst entwickelt hat, sondern diese erfragt hat bei einem Entenzüchter. Oder einem selbsternannten Experten, sagen wir es mal so, ja. Erst wenn ich das Diplom sehe, dann guck mal, fahren wir anders. Wir sind übrigens gerade ausgefahren, was wir überhaupt nicht kommentiert haben. Ja, wir sind gerade ausgefahren an besagter Stelle und fahren an der letzten Stelle, wo wir sonst auch immer rechts fahren müssten, auch geradeaus. Also heute mal die totale Anarchie. Hallo? Du müsstest auch mal einen kleinen Stadtplan machen. Ja, ja. Die Route kann ich ja mal auf Google Maps rein. Nachzeichnen. Genau. Irgendwie. So, jedenfalls. Drama. Drama, Baby. Die Regentropfentheorie besagte Folgendes. Was gibst du jetzt zum Besten? Ja, also, die besagt, dass kleine Entenküken, wenn sie noch klein sind und total kükig. Ja, der Entenwelpe an sich. Genau, der Entenwelpe an sich mit starken Regentropfen. Und wieder ein Fahrrad hinten. Benetzt wird den Fahrrad. Ich guck mal von hinten. Oh Gott. Gut, zurück zum Thema. Benetzt oder beziehungsweise getroffen wird, dass das nicht gut ist und das zum Tod führt. Ja, wobei dann nicht die Schwimmfähigkeit ist aber gegeben. Die Schwimmfähigkeit ist gegeben, das haben wir ausprobiert. Jetzt mutmaßen wir, dass die Unterseite dieses Kükenwelpen quasi von der Fettschicht her gesehen dicker ist als die obere Schicht, wo das Gefieder drauf sitzt. Das würde zumindest jene Theorie implizieren. So. Richtig. Eine andere Theorie wäre totale Unterkühlung. Genau. Nämlich die weniger als 20 Grad Theorie bei Nacht. Mhm. Was für den quasi Geburtenmonat März, ne, wo ja die Eier gelegt werden, ja, voll für den Arsch ist. Ja. Weil da wird es definitiv kälter als 20 Grad nachts. Also eigentlich dürfte laut dieser Theorie dann auch kein einziger Stockente mehr existieren. Richtig, genau. Würde ich mal sagen, auch für den Arsch. Ja, aber was haben wir bei der Recherche dieser Theorie erfahren? Die Fütterungstheorie. Nein? Ja doch, ja okay. Ah? Ja okay, dann machen wir mal die Fütterungstheorie. Ja, nämlich genau. Die Fütterungstheorie besagt, dass zu viel dass zu vieles künstliches Füttern dieser, genau, zum Dacklinge, wollen wir sie mal nennen? Wie nennen wir das? Zum Stopfen quasi führt. Also, dass sie die Ente verstopft. Die also, Ente es gibt praktisch eine Stopfente schon mal, die... Was nicht gut ist. Die prinzipiell als Stopfente dann schon mal ausgelegt ist. Und das vor dem Tode einer Ente... Und das zum Tode führt. ...jenem führt. Ja, ja, genau. Bevor die Ente vor dem Tod gestopft wird, führt es automatisch. Also dazu. Dazu. Was echt schade ist, weil wir ein bisschen auf diese Theorie bauen, denn andere, genau, sie werden nämlich gefüttert. Nicht von uns? Nein. Wir sind nicht zu grausam und füttern kleine, niedliche Enten. Richtig. Sondern das macht eine andere, ebenfalls in unserem Haus ansässige Firma. Genau. Namen werden nicht genannt. Nein. Und dazu können wir nur sagen, füttert nicht die Enten. Achso. Schämt euch. Und füttert nicht die Enten. Füttert die Enten nicht. Und wenn ihr das getan habt, schämt euch. Schämt euch. Genau. Weil ihr seid schuld an vorzeitigen Stopfenten-Tod. So, und jetzt erklär das doch nochmal mit dem Zahn. Ja, das mit dem Zahn. Das hab ich mir das jetzt richtig... Also bei der Recherche haben wir erfahren... Ja. Dass der Entenwelpe an sich ja erstmal aus einem, gut, das wussten wir vorher, dass er erstmal aus dem Ei schlüpfen muss, aber wie er das tut, denn er hat einen sogenannten Eizahn. Richtig, du weißt es. Der Eizahn. Der Eizahn, mit diesem Eizahn, der irgendwo hinten im Schnabel sitzt, beißt er ein kleines Loch in die Schale und pickt dann so lange dran rum, bis die Schale bricht. Interessant wäre mal zu wissen, ob diese Eizahl noch danach ausfällt. So wie bei uns die Milchzähne rausfahren. Das könnten wir dann vielleicht gegebenenfalls nochmal für eine spätere Episode. Denn für was braucht er denn noch den Eizahn? Ah. Und vielleicht andere Eier. Nee, macht er ja nicht. Machen Stockenten andere Eier auf? Hilft er anderen Vögeln oder anderen Entengeschwistern beim Schlüpfen? Der Entenwelpe an sich? Ich weiß es nicht. Ich glaube es auch nicht. Deswegen gehen wir mal davon aus, dass der Eizahn wie der Milchzahn bei uns rausfällt. Ja. Oder zumindest eben auch nicht das kompensieren kann, nämlich künstliches Futter. So, was guckst du denn? Eizahnküken. Ja, das ist jetzt ein Zahn. Ein Zahn. Ich möchte dir mal meinen Einzahn zeigen. Guck mal, der wackelt. So, meine Damen und Herren. Achso, jetzt habe ich natürlich einen folgeschweren Fehler gemacht. Oder auch nicht. Also wollen Nein, wir jetzt das links sieht fahren? Doch halt hervorragend aus. Da kommen wir noch drüber über Grün. Wir sollten jetzt aber aufpassen, weil wir jetzt in auf die Geschwindigkeit entgegenkommen. Ja, wir probieren heute übrigens ein neues Aufnahmegerät aus. Deswegen, das Ding mit dem Afro. Deswegen sei erstmal immer gesagt, mit Vorsicht genießen. Wir testen noch. Aber bin ich hier wo sonst. So, genau. Hier, guck mal. Bei Vögeln, Schildkröten, Krokodilen und. Was? Ja? Ja? Ja? Bei Kloakentieren? Dann lass doch das Wort weg, wenn es dir. Ja, Moment mal, ich will ja erstmal wissen, was das ist. Ein Kloakentier? Ja, kommt gleich. Interessant. Nicht zu lange recherchieren. Doch, trotzdem erzählen. Was? Kenn ich nicht. Schnabeltier. Irgendwie Schnabeltier. Also alles, was einen Schnabel hat. Perry das Schnabeltier. Kennst du Perry das Schnabeltier? Ja, ich kenne Perry das Schnabeltier. Oh. Achtung, da vorne, 80er Zone. Hier ist 80. Hier ist noch 80. Und ich fahre 70. Alles im grünen Bereich. Achtung, ab dem Schild. Jetzt gleich. In 3, 2, 1. Jetzt. Halb. Und hier ist 60. Hier ist 60. Hier soll das einhalten. Okay. Aber das interessiert unsere Hörer eigentlich. Oh, ich glaube, da vorne kommt er. Ist er da vorne? Ja, da steht er. Guck mal. Oder? Doch. Da hat es einen erwischt. Der hat mich gesehen. Meine Damen und Herren. Eben gerade live. Wir kommentierten. So eben live, also es ist auch immer was los hier. Ich wink mal rein. Ja, aber nützt ja nichts. Er macht ja nichts. Wo stehen sie denn? Da? Da, hinterm Busch. Hinterm Busch stehen sie. Was ist denn, dass ich heute nicht mit dem Auto unterwegs bin? Hier komme ich nämlich meistens etwas zu schnell an. Ja. Der Eizahn. Aber das haben wir ja auch geklärt. Das haben wir jetzt auch geklärt. So, was haben wir denn noch für Themen? Also was haben wir denn noch so, was haben wir denn es noch? Es ist so viel passiert. Es ist so viel passiert. Oh Gott. Wann haben wir das letzte Mal aufgenommen eigentlich? Das war mal im April oder war mal, ja, also Mai auf jeden Fall noch nicht. Nein. Nein, war noch nicht, weil du warst ja mal unterwegs. Ich war mit dem Auto da, dann hat es nicht geklappt. Und das muss im April gewesen sein, bei schönsten, feinsten Wetter, nämlich die Fetischradfahrer. Ja, richtig, die Radfahrer. Ja, haben wir da nochmal was ergänzend? Nö, eigentlich auch nicht. Nee, eigentlich nicht. Ich hab noch mal länger drüber nachgedacht. Ja, wir haben krampfhaft versucht, die Bilder aus unseren Köpfen zu bekommen. Wir haben jetzt voller kleiner Lämmer und Hundewelpen. Ja. Aber gut, jetzt sind wir das erste Mal bei den Autokollegen übrigens auf der Autobahn. Was eigentlich auch mal zeigt wurde. Ein Novum. Ja. Es ist ein Novum. Also ich bin mal gespannt. Es wäre schön, wenn du nochmal hupen würdest. Was? Nein, ich hupe jetzt nicht. Warum denn nicht? Weil guck mal, da blinkt da. Ja. Ja, wenigstens in Frankfurt mal. Wir sind viel zu nett unterwegs. Na, aber wenn ich in Frankfurt als mit Offenbach Kennzeichen abfeige zu holen, ja, weißt du, was dann passiert? Ja? Ja, da gibt's voll. Ja, jetzt erzähl doch mal. Was, du hast ja gesagt, es ist viel zu viel passiert. Viel zu viel. Das ist einfach mehr. Das ist. Nur fällt uns das gerade nicht an. Der guckt doch gar nicht. Ich wusste es doch. Das ist ja nicht dein Auto. Typisch. Was ist das denn? Nur H? Ja, ich glaube Hannover. Hannover. Schnösel. NRW, ne? Oder? Hannover? Was ist denn das? Also bitte. Also als Podcast haben wir auch einen gewissen Bildungsauftrag. Ja, sag. Hannover ist Niedersachsen. Ah. Das ist die Hauptstadt von Niedersachsen. Und wer kommt aus Hannover? Unser ehemaliger Bundeskanzler. Ah. Mr. Gerhard de Schröder. Ja? Ja. Wissenschleime. Hopfen und Malz, sage ich dann nur. Total verloren bei mir. Nö. Nee, ich bin jetzt beleidigt, ich sag jetzt die nächsten 3 Minuten nichts. Nee, das ist ja langweilig. Ich guck jetzt auf die Uhr. Ab jetzt. Nein. Ach komm, das kannst du nicht machen. Ab Minute 15. Ich muss mich gleich konzentrieren. Ja, wieso denn? Weil da die Abfahrt kommt. Du fährst jetzt hier bei Kaiserlein? Ja, natürlich. Ah, wir stoßen quasi von hinten. Wir stoßen von... mit dem Ding, mit dem Aufruf. Ja, das ist klar. Ja, wo würdest du denn langfahren? Hast du einen besseren Weg? Nö. Nö. Das ist eigentlich Hupe. Okay. Weil wir nein, ich hupe nicht. Du kannst Hupe so oft sagen, wie du willst. Ich hupe einfach. Nein. Auch du hupst nicht. Nein, nein, hör auf. Schluss. Das Hupenchen kommt. Das Hupenchen kommt. Nein. Ja, gut. Hast du es gehört? Meine lächerliche Hupe. Ah. Ist schon ein bisschen... Du könntest damit Enten anlocken mit der Hupe. Der Alex entdeckt heute eine neue Welt, möchte ich mal sagen. Warst du jemals schon mal in einem Comic-Shop, Alex? Ja. Ja? Ja, dann entdeckst du ja keine neue Welt. Nein. Wobei, ich würde nie sagen... Moment. Also, dieser Comic-Shop ist eine neue Welt. Du schwitzt. Nee, ich hab kalte Hände. Ach, du hast kalte Hände. Bist du eine Frau? Bist du eigentlich eine Frau, Alex? Nein. Nein. Nein. Jetzt nicht so oft, weil der braucht dann immer wieder Zeit, um sich zu regulieren. Nein. So. Erzähl mal was. Von den Comics? Ja, nee. Ich weiß ja gar nicht, was mich erwartet. Ich weiß, da gibt es Actionfiguren. Ja, wann warst Comics. Du, wann warst du denn schon mal in einem Comic-Shop? Um Gottes Willen. Und wenn ja, wo? Warte mal. Ich glaube, es war Frankfurt gewesen. Ja gut, dann gibt es ja da nicht so viele Möglichkeiten. Und zwar war es der, wie heißt denn die Straße, die da beim Römer da vorbeigeht? Die Berliner Straße. Ist das die Berliner Straße, die wieder ja. Dann hinter zur... Das ist mein alter Comic. Ja, siehste. Das ist mein da, alter. Wo früher auch der Musikschmidt war. Ich weiß nicht, wo der Musikschmidt war. Naja, auf jeden Fall in derselben Straße. Und ich glaube, dieser Comicladen war nur zwei Geschäfte weiter gewesen. Also quasi weiter Richtung. Musikschmidt, ja, da gab es Musikladen. Das ja, stimmt. Siehste? Ja, da gab es zwei. Achso, na dann. Macht ja nichts. Ja, weiß, aber wo, jedenfalls. Da war ich mal. Aufgrund dessen. Aber hey, das ist schon lange her. Ladenseitiger Neuorientierung oder Umlegung mehr auf Mangas, habe ich mich dann halt irgendwann zu einem anderen Laden entschieden. Mhm. Und, da, wo wir jetzt hingehen. Da, wo wir jetzt hingehen. Aber wir machen jetzt halt einfach mal an der Stelle keine Werbung, weil das ist ja auch nicht der Comic-Podcast. Nee. Den ihr natürlich auch nach Herzenslust hören könnt. Ja, den gibt's auch noch. Na, weißt du auch, wie der heißt? Warte mal, schön was mit der Schleichwerbung. Ja, und? Ja? Comic-Cookies? Ja. Who is the best in the house? Also einfach mal nach Comic-Cookies googeln oder nach Comic-Cookies twittern. Also auch da und Twitter, also überall. Ja. Oh, ja. Wir haben schon 18 Minuten, das heißt... Was heißt das eigentlich? Den Rekord schaffen wir. Ach so. Definitiv. Guck mal, ein kleiner Mops sitzt wir auf befinden dem Schoß. Uns... Entschuldigung, nicht gegen kleine kein, Hunde, aber alles, was unterhalb vom Knie ist, ist ein kleiner Mop. Ach, Mop. Ich hab die Möpse ausgepackt. Schönes Bild. Ich bin auf Twitter. Da hat einer der Twitterer hat ein Bild gepostet aus der S-Bahn, glaube ich. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, konzentrier dich. Nicht so oft an Möpse denken. Und, einfach fahren, weil die fährt dir nämlich gleich rein. Und ach du Scheiße, fährt die. Ach, auf dem Bach. Ja. Oh, sorry, es tut mir leid. Ja, ja. Erfahrungsgemäß gibt es wenig, was schlimmer ist. Aber das, was schlimmer ist, hat HU ein Kennzeichen. Ja, und FB. FB ist auch extrem. Ganz schlimm. Übel. Richtig. Tut mir leid, Freunde, mit FB, aber. Ja, man darf das ja auch sowieso nie pauschalisieren. Nein, um Gottes Willen, das würde ich nie machen. Aber die Statistiken geben auch keine anderen Schlüsse. Als FB, HU, OF. Ja. Hast du mir echt leid für dich? Ja, ja. Du, ich kann damit leben. Also ich. Sind wir eigentlich schon in Frankfurt oder ist hier noch Offenbach? Das ist gerade noch Offenbach, meine ich. das ist, also wir sind jetzt gerade am Kaiserlei abgefahren und das heißt. Du hast Hunger? Ja, nee, nicht so richtig, aber ich könnte mal. Also weißt ja. Weil wir jetzt gerade an einem. Ein Burger geht immer. einer Kette. Einer Kette mit... McDoof ist aber abgedroschen, das zu sagen. Ja, toll. Zum güldenen ist man M. halt. Ja. Gut. Wo waren wir denn stehen geblieben? Bei den Möpsen. Bei dem Bild mit den Möpsen. Ja, aber ich habe ja nicht Möpse gesagt, sondern ich... Ja, ist ja gut. Mop gesagt. Also da gab es ein schönes Twitter-Bild. Und naja, gut, egal. Jedenfalls erzähl du. Comic-Shop. Naja, ich weiß ja gar nicht, was mich jetzt erwartet. Ich lasse das ja jetzt mal alles auf mich zukommen. Weil wir hatten ja vorher mal nach fantastischen Action-Sachen geschaut. Mhm. Meines Lieblingsspiels. Wo wir dann etwas überrascht wurden. Du kannst den Titel vom Spiel ruhig sagen. Ja, klar. Gears of War. Da habe ich mir gedacht... Ach, das wollte ich dir noch zeigen. Da habe ich. Der Kollege holt sich mal so eine schöne Lancer. Mhm. Ja. Und wir haben doch letzte Woche geguckt nach der Lancer. Genau, nach der Lancer haben wir geguckt. In der Mittagspause natürlich nur. Nur in der Mittagspause. Wir würden nie während der Arbeitszeit nach der Lancer gucken, weil. Genau. Weil das macht man einfach nicht. Richtig, genau. So, $1,588. Ja. Gibt es die also auch als eine Prop-Replika? Richtig. Die gibt es aber auch in alternativer Farbgestaltung. Ja, aber dann ist sie nicht so cool. Und jetzt habe ich die neulich aber nochmal gesehen. Da gab es Bilder von einer Messe, einer Convention, einer Comic-Convention, meine ich, war das auch. Da stand an einem Merchandise-Stand genau diese Lancer. Diese pastfarbene. Ach, du meinst in der Taxi, ja, ja. In dem Taxi BVB Edition. In der BVB Edition? Jawohl. Die packen sie morgen aus. Ja. Ja, so gesehen wäre die vielleicht schon wieder cool, ne? Ja. Aber ich hätte gerne das Original. Ja, ich kann das verstehen, weil ich, also bin, das ich bin jetzt auch einer, der sowas gerne im Originalfarben und. Weil es ist ja nicht nur so, dass das ja dann diese Originalfarben ist, ne? Die originalen Blutspritzer vorne dran. Richtig. Die Originalblutspritzer. Man müsste es halt dann auch rauskriegen, von wem die dann sind, die Blutspritzer. Natürlich von so einem Lokus. Ja. Von so einem Bösewicht. Okay. Na, der wird dann der Also ich sag jetzt mal, ich kenne mich bei diesem Spiel so ungefähr so aus wie Alex bei GTA. Also eigentlich überhaupt nicht. Richtig. Ich habe es zwar mal angespielt, aber ja, ich glaube, ich bin dann eher so, ja, realere Umgebung und tralala. Aber naja, gut. Ja, das ist ja jedermanns Geschmack da. Genau. Ich mag ja lieber dieses etwas so ein bisschen Science-Fiction. Kann man dazu ja auch nicht sagen, richtig. Ja, aber hat ja Science-Fiction-Anleihen in jedem Fall. Ist ja ein erdähnlicher Planet, wo das Ganze abspielt. Also die Pollen fliegen. Die Pollen fliegen? Ja. Ja, sehr stark. Beeinträchtigt dich das beim Fahren? Nein. Und das wird das Aussehen, naja, das sage ich jetzt nicht. Nicht, dass ich eingreifen muss, sonst hupe ich wieder. Sonst wird hier wieder gehupt. Und das ist, wir sind jetzt schon in Frankfurt, das könnte gefährlich werden. Für dich allerdings? Ich kann immer noch sagen, ey, Leute, ich komme aus Bad Homburg, ich habe damit nichts zu tun. Ich wurde quasi entführt. Er hat mir quasi gesagt, du musst hier mitfahren und du das hast Ding als Mitteilnehmender an einem Podcast auch die Pflicht ab und an mal wieder, fahr doch noch über Rot, mach doch nichts, komm. Ich will ja nichts sagen, aber wenn ich auf das Nummernschild gucke... war das OF? Das kann ich nicht. Ich habe das aber noch gesehen, als näher war. Apropos Bad Homburg in Offenbach. habe ich heute Morgen kurz davor gestanden. Ich sage einfach noch mal ein Bild zu machen. Und war eine, wenn ich es richtig erkannt habe, eine Bad Homburgerin. Das sind Offenbacher, die ich als Bad Homburger tarn. Oder Bad Homburger, die gezwungenermaßen in Offenbach arbeiten müssen. Ach, sorry, es tut mir echt leid, Leute. Oder. Letzteres, was ich gesagt habe, ist richtig. Ja. Das ist so. Ich kommentiere es nicht. Nein, lass mal. Ansonsten, was gibt's denn auch so Neues? Das sind alles so, ich sag mal, firmenspezifische Internas. Nee, sowas das ist nicht. Ja ganz viel aber, passiert. Aber das müssen wir ja hier nicht. Hart. Aber der Kinosommer geht jetzt los, Der Kinosommer, warte mal, Hangover, Oh, guck mal, dasselbe Auto in Rot. Fängt bei dir auch das Daihatsu so Schepp da unten drunter? Das weiß ich nicht. Das sieht ja schlimm aus. Ich als gerade. So, aber wir waren beim Kinosommer. Ja, Hangover 3. Hangover 3, natürlich. Das Ende ist es. Das ist der krönende Abschluss. Ja, dann hoffe ich doch mal, dass sie da jetzt zumindest mal ein bisschen was... Zurück nach Las Vegas. Anders machen. Aber und schon mal. Und Ciao ist total auf Koks. Ja, vielleicht ist der dann diesmal nur reine Mutmaßung, dass der dann dran schuld ist. Das ist reine Mutmaßung. Aber das werden wir dann sehen, wenn wir den Film gesehen haben. So. Sehr geehrte Damen und Herren, kurzer Zwischeneinwurf. Wir fahren gerade am Südfass vorbei. Ja, wer das Südfass kennt... Der weiß Bescheid. Der weiß Bescheid. Für alle, die es nicht kennen... Pech gehabt. Ja. Das Südfass ist ein Sauna-Club, oder? Wie, hast du schön gesagt. Ja. So. Ich hätte es ein bisschen radikaler ausgedrückt, nee, aber das war gut. Warum sollte man es radikal ausdrücken? Man muss es ja nicht mal... Also, nee, man nein, muss ja, war schön. Sauna-Club. Für mich ist natürlich ein Highlight dann dieses Jahr ganz klar Man of Steel. Nicht wahr? Ja. Wobei, ob es ein Highlight ist, bleibt dann noch zu erwarten. Wolverine habe ich jetzt den Trailer geguckt. Habe ich noch nichts gesehen. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, mit asiatischem Hintergrund irgendwie so... Asiatischem Hintergrund? Lockt mich immer überhaupt nicht. Alter. Ich warte ja eigentlich immer noch darauf, dass Gears of War... Also er kann eigentlich fast nur besser werden. Aber naja, Gears of War, ob das verfilmt wird? Ich glaube nicht. Leider. Ja, genauso gut hoffe ich natürlich, dass irgendwann mal GTA verfilmt wird. Oder noch besser natürlich Red Dead Redemption. Aber das bleiben wohl alles nur Wunschträume. Na, fahren die noch? Oder? Ich weiß nicht. Aber es wäre Zeit für eine Hupe. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Nimm die Finger weg. Hörst du auf? Hör auf. Ein kleines Hupe. Der macht mich nervös. Hörst du? Man kann mit dem Alex hier nicht durch Frankfurt fahren, meine Damen und Herren. Nur weil du Angst hast mit dem OF-Nummernschild, dass sie hier auffällt. Guck mal, der vor dir würde doch denken so, bin ich auch. Ja, hupt gleich mit. Ja, ich wollte gerade sagen, der hupt auch. Jetzt fällt sie noch drüber. Naja, ich bin ja ein ehrlicher. Hätte dir doch keiner übel genommen. Nee, hätte keiner übel. Aber naja, muss ja nicht sein. Nee, muss nicht sein. Was gibt's denn noch dieses Jahr Gutes? Naja, was gibt's noch Gutes? Was war denn noch gewesen? Es kommt auf jeden Fall noch. Ja gut, Iron Man läuft ja gerade, der dritte Teil. Habe ich aber noch nicht gesehen. Zombie War, glaube ich. Ne? Wie heißt der? World War Z. Ja, genau. World War Z. Ach so, und ja, und dann die beiden Filme mit dem Thema Die Welt geht zu Ende. Das eine ist The World's End mit Simon Pegg. Von Shaun of the Dead. Also okay. Das Team. Okay. Und das andere ist This is the End. Wo diverse Schauspieler sich selbst spielen und praktisch erzählen, wie sie das Ende der Welt erleben. Quasi. What? Jo. Mit wem? Seth Rogen. Oder wie spricht man den Mann aus? Green Hornet. Toi. Vibrationen. Ja. Vibrationen. Ja, das waren die Vibrationen, aber keine Ahnung. Meine Freundin hat zwar gerade versucht anzurufen, aber wir sind ja im Auto unterwegs. Ja, hast du auch. Hat bestimmt vergessen, dass ich heute Morgen erzählt habe, dass wir noch nach Frankfurt fahren. Ah. So, Baba, Seth Rogen und Green Hornet, sagt ihr was? Ja. Ja, der Green Hornet. Ah, alles klar. Okay. Und wer war es denn noch? James Franco. Hm. Sagt dir wieder nichts. Du hast mit Schauspielernamen nicht. Nee, ey, Namen sind mir schon auch nicht. Ich weiß das. Deinen Namen kenne ich. Gut. Irgendwie. Eventuell. Ey, du da. James Franco hat in der Spider-Man-Trilogie ja den Harry Osborn gespielt. Weiß ich, kenne ich alles. Gut. Weiß Bescheid. Ja, mal Glück gehabt. Zum Beispiel. Dann ja, sind noch ein paar dabei, ich fällt mir jetzt aber gerade nicht so alles ein. Na gut, das ist ja auch nicht so schlimm. Ich glaube sogar, wenn ich mich jetzt nicht täusche, wenn doch, möge man es mir verzeihen, der... Wie heißt er? Ja, siehst du, fällt mir jetzt der Name nicht ein, der aber gespielt hat auch bei... na, wo freust du dich drauf? Hangover. Der kleine Dicke. Ach Gott. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Der, ich The glaube, der Sack, spielt da auch. Sack. Ja, irgendwie so. Blablabla. Bla, bla, bla. Rochester. Irgendwas Griechisches, oder? Ja, genau. Rochester? Was hast du gesagt? Rochester Soße. Was doch so? Was das Soße? Ja, jetzt sind Wasser. Wir. Wo sind wir denn? Nochmal kurz so als das. Wir sind schon im Nordend. Friedberger Landstraße, ne? Ja, fett im Nordend. Ja, wir sind ja gezwungen, einen kleinen Umweg zu fahren jetzt. Dadurch, dass, also es könnte auch sein, es gibt einen direkteren Weg, aber ist mir jetzt als offenbarer nicht bekannt. Na gut, wir hätten auch... Aber ja, also direkt über Hauptbahn geht er nicht mehr, weil da ist die Zahl zu geteert. Von wegen... ja, ohne Grüngedöns. Ohne die Wiesen. Ja, ist einfach nur zugepflastert. Ja. Nichts ja. Grünes, nicht schön, nur funktional. Erzähl doch nochmal was Witziges. Das kommt ja mehr so. Ach so. Schon wieder Radfahrer. Radfahrer, ja, aber das... Nein, andere Richtung. Hast du verpasst. Was ein Glück für dich. Ach so. Wieder so mit dieser... Nicht ganz, aber es war auch sehr eng. Uiuiui. Wobei ja eigentlich also, diese Radtrikots ja immer prinzipiell sehr eng sind. Wer hupt denn hier? Welcher? Ich sag dir doch, hier darfst du generell hupen. Ich bemühe mich, dass ich hier nicht hupe. Und andere sagen, es ist doch mir hupe. Ich ja. Hupe. Ist voll hupe. Wenn es die Hupe ist, kann es dir auch Arschgeleck Bonanza sein. Ja, oder? Oder das, was du vorhin gesagt hast. Naja, das ist mein Geheimnis. Am Arsch? Am Arsch der Elli. Am Arsch der Elli? Ich sag dir doch, das sind drei Sachen. Am Arsch der Elli, Arschgeleck Bonanza und Geilomat. Ja, ja. Das ist grundlegende. Bis zweimal Arsch und einmal. Arsch kann man nicht oft genug sagen. Einmal nicht. Ja, das ist wie Fuck. Fuck. Mucking to fuck. So, haben wir das Explicit-Tag mal wieder rausgereizt. Ich finde aber noch nicht ausreichend genug. Ja, lass uns doch einfach den Rest der Episode jetzt einfach noch sinnlos ja, natürlich. Rumschimpfen. Guck. Und der Offenbacher wäre den Wiesbanner hinten in den Arsch reingefahren. Mitten in den Arsch. In den Arsch. Dann hätte er gesagt, I'm so sorry. So sorry. So sorry. I'm so sorry. Guck mal, da ist Flyer-Alarm. Wo? Ach so, jetzt habe ich schon wieder... Ja, egal. Flyer-Alarm. Was ist denn das für ein Laden, ey? Flyer-Alarm? Ja, was machen die? Flyer? Flyer. Alle. Wenn man so vom Titel... nein, also sie machen keine Alarmvorrichtungen, sondern sie machen Flyer. Ja, kann ja alles sein. Kann ja alles sein. Und zwar ich kann ja auch mal relativ günstig. Also okay. Das ist tatsächlich hochwertig, aber günstig. Also der Laden, wo wir jetzt hingehen, der lässt seine Flyer praktisch. Da und ich lasse die Flyer dann immer da machen. Okay. Ich mache praktisch ja immer das Design und gebe die dann, wenn es außergewöhnliche Flyer gibt. Yes! Ja, aber das Geile ist hier. 85 Jahre alt, aber er kann den Mercedes-Benz noch steuern. Und noch verschissene 8 Meter Platz, aber schon gehupt. Ja. Sicher ist sicher? Ja. Weil die Reaktionszeit von ihm ist. Und jetzt müssen wir aufpassen, meine Damen und Herren. Ja, weil hier ist es wissen gefährlich. Die Leute nie. Wo soll ich denn hinfahren? Welche der 8 Spuren? Ne, 6 Spuren. Soll ich denn nehmen? Heute ist Markt. In ist Frankfurt. Das siehst du. Können wir noch ein Weinchen trinken? Da, ich kann keinen Wein trinken. Ja. Ich muss dann. Lass doch das Auto hier nach Hause. Cholerikern. Ja, genau. In der Tiefgarage am besten. Ja, ist gut. Vater. Ich muss mal den Arm wechseln. Der Alex hat die Geruchsprobe gemacht und. Ach, die ist nicht gut. Ich habe den Arm, der nicht mehr so gut ist, also ein bisschen älter riecht, Richtung Steffen, ausgestreckt. Aber wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Das heißt, du überlebst es. Du wirst es überleben. Ich überlebe und... Hörst du auch das Gebumsche? Ja, irgendwas ist hier. Irgendwer macht hier Mucke. Bamba Zamba. Hoffentlich kriegt man da nicht wieder GEZ. Naja. Wer weiß. Was ist denn los hier? Ich sag, du hupst doch Freunde. Einfach mit. Freunde. So, wenn Sie jetzt... Jetzt fahren wir schnell noch über Gelb. Jetzt machen wir das. Ja. Und da... Da ist es rechts doch. Ist es rechts. Quasi. Aber vorher fahren wir noch kurz home, in die Betthöhle. Home. In die Betthöhle. In die Bett. Ah ja. Ach, guck mal, da haben sie eine Bühne aufgebaut da hinten. Was ist denn das? Ah, hier ist doch... Ach, hier. Nach der... Nee. Licht. Nee, Hochhausfest. Das Hochhausfestival. Wolkenkratzerfestival. So. Wann ist es dieses Wochenende? Ich habe gedacht, dieses Wochenende wäre. Ja, ist das nicht auch Freskas? Dieses Wochenende sein. Freskasfest? Ist es aber auch nächste Woche? Freskasfest? Ja. Weiß ich nicht. Auf die Freskas? Ja. Mag sein. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass dieses Wochenende. Verkaufsoffener Sonntag wahrscheinlich ist. Oh, um Gottes Willen. Also am 26. ist ja dieses Wochenende. Ja. Wo fährst du eigentlich mit mir hin? Wer ruft denn mich schon wieder an hier? Ich bin's nicht. Ja, ich habe gerade ein Störsignal drauf. Eieiei. Oh, was hier? Ach, hier ist es. Yes, das ist das hier. Warst du hier noch nie drin? Nein. Okay. Wird's ja mal Zeit. Hörst du, wie er quietscht? Ich höre, wie er quietscht. Ah, da ist grün. Ah, hier ist grün. Ja. Gut. Ja, also wir haben das Parkhaus befahren. Ich ziehe mir noch schnell... Gif mal. Oh, jetzt habe ich aber hier echt... Interferenzen? Ja. Ja gut, wir sind ja auch gleich fertig, meine Damen und Herren. Nein, ach, nicht noch künstlich, aber... Aber ich könnte auch einen echten. Ihr könnt noch, ja. Nee, lass mal. Das muss jetzt hier nicht sein. Wir können das Fenster vor allem, nicht da bleibt hier drin. Ja, aber da hast du doch... Was ist denn das hier? Ich bin ja immer noch fürs Hupen. Im Parkhaus. Das würde... ja, das würde schöne... Nee, du weißt, was du nein, tust. Ich hab, ich nehm den nicht. Das ist mir viel zu weit weg. Jetzt fahr doch. Du blöder... Was ist ein SI? Ich glaube, sie? Nee. Oh, wir sind so weit gefahren. Naja, gut. Jetzt schon wieder. Ey. Der sucht Netz. Der sucht jetzt Netz, weil wir hier in einer Tiefgarage sind. Er sucht Netz. Ein Handy. Ja, oder deins. Nö, ich habe hier vollen Ausschlag. Gott, ich stelle uns da hier. So, also das war's dann. Ja. Mit den Autokollehrungen. War wundervoll gewesen. Eine etwas längere Episode diesmal. Oh ja. Warte mal, ich habe, glaube ich, ich habe keine Ahnung, weil ich abgebrochen habe. Und jetzt haben wir schon wieder 9,5 Minuten. Ich glaube, wir sind... Ich rechne gerade. Ich würde sagen, das merkt ihr dann. Also, wie das immer. Es wird dran stehen. Also, viel Spaß. Viel Spaß noch. Miteinander und... ausschalten. Wir melden uns wieder. Tschüss. Tschüss. Sie haben Ihr Ziel erreicht.